Ich bin ein glücklicher Dampfer. Oh, also pass auf, jetzt geht das los. Schon wieder Akku leer. So ein Scheiß. Von YouTube sehe, hab ich wieder einen im Tee.